Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 206, an Goethe, Jena, den 8. August 1796. Ihre neue Entdeckung ist in der Tat wunderbar, sie scheint bedeutend und auf eine wichtige Spur zu führen. Sie erinnerte mich an die schnelle und gewaltsame Entwicklung, welche in dem Herzen und den Lungen des neugeborenen Tiers vorgeht, das der Schmetterling die Lichtseite so sehr vermeidet, ist auch etwas Merkwürdiges und muß abermals auf den Einfluss des Lichts auf organische Naturen aufmerksam machen. Ich wünschte sehr, das Phänomen selbst zu sehen. Sie setzen diese Tage wahrscheinlich ihre Versuche fort und werden mir, wenn sie hierher kommen, mehreres davon zu erzählen haben. Hier wird allgemein erzählt, dass in Weißenfels eine Zusammenkunft zwischen dem Kurfürsten von Sachsen, einigen Herzogen von Sachsen, ja selbst dem König von Preußen im Werke sei. Die Sachsen würden die Stadt Erfurt besetzen und was des Gerüchtes mehr ist. Aus Schwaben ist noch immer keine Nachricht gekommen und ich kann keine dorthin bringen. Schlegels Bruder ist hier, er macht einen recht guten Eindruck und verspricht viel. Humboldt hat eine große Reise nach dem nördlichen Deutschland bis auf die Insel Rügen angetreten, wird die Freunde und Feinde in Eutin und Wandsbek besuchen und uns allerlei Kurzweiliges zu melden haben. Ich konnte nicht recht begreifen, was ihn auf einmal ankam, sich dorthin in Bewegung zu setzen. Das 8. Buch ruht wohl noch. Haben Sie nicht eine Schrift über die herkulanischen Entdeckungen? Ich bin gerade jetzt einiger Details darüber bedürftig und bitte Sie darum. Schon in Volkmanns Geschichte findet man, glaube ich, mehreres davon. In meinem Hause steht's gut. Wir freuen uns alle, denn Karl gehört auch dazu, auf ihre Hieherkunft. Kommen Sie ja recht bald. SCH